Armen sind verstört, ihr seufzend, ach, ihr ängstlich klagen bei so viel Kreuz und Not, wodurch die feine, fromme Seelen plagen, bringt in das Gnadenohr des Allerhöchsten an. Mein heilsam Wort soll sein.